Ja, danke schön. Danke für die Einladung überhaupt, dass wir hier herkommen konnten oder durften und auch dementsprechend uns nochmal in Bremen umgucken können auf eure Kosten und so weiter. Genau, und schön, den Inselladen kennenzulernen und schön, dass so viele Leute da sind. Genau, also wir haben in Göttingen Geschichte studiert, haben beide unsere Bachelorarbeiten zu dem Thema geschrieben, unabhängig voneinander. Irgendwie ist das einfach so gekommen. Haben dann damals mal einen Vortrag draus gemacht, das ist jetzt 3 Jahre her, haben den in Göttingen zweimal gehalten und haben den jetzt quasi einfach wieder aufgewärmt. Es kann sein, dass zwischendurch mal irgendwie wir über die ein oder andere Sache vielleicht stolpern, weil es einfach schon so lange her ist, aber wir haben das schon auch nochmal durchgelesen und ich zumindest bei meinem Teil stehe auch noch zu dem, was du damals gesagt oder geschrieben hast. Genau, ich habe damals eigentlich überlegt, was zu Antisemitismus und Antifeminismus zu machen. Und bin dann auf die Figur des effeminierten Juden gestoßen. Genau, und habe daraus eben meine Arbeit entwickelt. Ja, mir ging es so ein bisschen darum, nochmal eine andere Komponente in diese Auseinandersetzung um Antisemitismus und Geschlecht einzubringen. Meine Arbeit hieß auch gar nicht Antisemitismus und Geschlecht, wie leider der Titel des Vortrags, das war damals auch schon so. Also meine Kritik daran ist, dass das sozusagen suggeriert, als wären das sozusagen so zwei zueinander zu bringende Elemente. Deswegen ist dieser Titel da auch so ein bisschen länger und ein bisschen komplexer sozusagen. Ja, mir ging es im Sinne einer feministischen Gesellschaftskritik darum, Antisemitismus innerhalb eines einheitlichen Zusammenhangs oder im Sinne einer gesellschaftlichen Totalität zu analysieren und damit gesellschaftlicher Komplexität gerecht zu werden. Ja, man kann ja auch sagen, dass der Wert des Antisemitismus für die Ideologiebildung darin besteht, die disparaten Wahrnehmungen zu einem System zu gestalten, um Clausen da anzuführen. Und es ist sozusagen mein Gedanke gewesen, der dem Projekt sozusagen zugrunde lag. Ich habe die Felder Sexualität, Wehrarbeit und Lohnarbeit ausgewählt, was sich ganz einfach aus den Koordinaten bürgerlicher Subjektkonstitution ergibt, denn die werkvergesellschafteten Menschen müssen sich schließlich kapitalproduktiv und als staatsloyal erweisen, um sich überhaupt erst als Subjekte konstituieren zu können. Außerdem haben sie natürlich ein Geschlecht, also nicht natürlich, aber sie haben ein Geschlecht, das in permanenter Wiederholung bestätigt werden muss. Ich wollte also versuchen, eine innere Struktur auszumachen, die erklären kann, warum diese drei Felder, Sexualität, Wehrarbeit und Lohnarbeit oder Geschlecht, Nation und Kapitalismus, analoge antisemitische Figuren erzeugen. Deswegen, das haben wir gestern auch nochmal gemerkt, gestern war die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Göttingen, hat genau zu dem gleichen Thema einen Vortrag gehalten. Und sie hat einen Punkt gebracht, den ich in meinem Teil kritisieren möchte, nicht erst seit gestern, sondern schon davor. Und zwar möchte ich versuchen zu verdeutlichen, dass für mich der Jude oder dieser effeminierte Jude mehr ist als nur das andere des bürgerlichen heterosexuellen Mannes. Das findet sich viel in der Sekundärliteratur. Wer vielleicht diesen Unrassband Antisemitismus und Geschlecht kennt, kann es vielleicht bestätigen, da zieht sich das auch durch, diese Annahme der Jude, die Frau, der Homosexuelle sein, das andere des Mannes. Und das möchte ich im Folgenden zeigen, dass mir das so ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Ja, ich habe in meiner Bachelorarbeit Karikaturen analysiert aus den bürgerlichen Wochenschriften Simplicissimus, Kladderadatsch und Fliegende Blätter. Ungefähr angefangen habe ich bei der Analyse 1872-73 und dann bis in die Weimarer Republik hinein. Mir geht es vor allem um Antisemitismuskritik und Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Und vor allem geht es mir darum, einen kritischen Bezug auf den gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität und Zweigeschlechtlichkeit herzustellen, sowie die Herausbildung einer zweigeschlechtlich normierten Gesellschaft mit ihren daraus resultierenden Zwängen. Die Karikaturen werden dann in diesem Kontext eingeordnet und sozusagen dadurch erklärt, nämlich ihre Funktion, also die Funktion der sexualisierten Bilder und Stereotype, die sich dort die sich dort herauslesen lassen und der Zusammenhang, der sich ergibt. Das Problem, das sich bei der Auseinandersetzung mit Antisemitismus ja ergibt, also auch vor allem jetzt in unserem Kontext, ist, dass wir uns in antisemitische Logiken hineindenken müssen. und hier im Vortrag die Sprache zum Teil auch übernehmen müssen, um zu transportieren, wie Antisemitismus tickt und wie die antisemitische Argumentationsweise funktioniert und auch mit welchen Begriffen dort halt gearbeitet wird und an welchen Begriffen sich sowas auch festmachen lässt. Dann eine Gliederung. Das ist sozusagen Gliederung, Einleitung. Dann machen wir einen historischen Überblick, so ein bisschen, um das zeitlich einzuordnen. Oh, das ist andersrum. Ja. Jetzt machen wir die Aktualisierung. Ne? Genau, und wir haben auch noch kurz einen etwas aktuelleren Teil zusätzlich vorbereitet. Ja, nicht, also wir haben keinen großen aktuellen Teil, aber wir haben halt sozusagen in der Vorbereitung für dieses Mal nochmal geguckt, sozusagen, weil wir eben einen historischen Vortrag machen, ob das sozusagen eigentlich was ist, was sich so durchzieht oder was für eine Analyse des irgendwie aktuellen Antisemitismus sozusagen irgendwie relevant ist. Und das ist tatsächlich etwas schwer zu finden. Das ist vielleicht was, was auch noch so ein Stück weit aussteht, wo vielleicht auch einige von euch sich vielleicht besser auskennen als wir, weil wir eben sozusagen da den historischen Part zu liefern. Genau, und jetzt mache ich ein Beispiel, ne? Genau, also wir haben einfach so ein paar Beispiele, wo man halt nochmal sieht, inwiefern sich das wiederfindet. Ja. Entschuldigung. Ja, kannst weitermachen. Genau, was zum Beispiel interessant ist, ist, dass Anfang 2013 in Frankreich eine große Diskussion aufgekommen ist um ein Werk einer Publizistin und auch sich so bezeichnenden Feministin, die sich in der Affäre um Dominique Strauss-Kahn zu Wort gemeldet hat, die ein Buch veröffentlicht hat, was man hier sieht, das heißt Belle et Bête, was so viel übersetzt heißt wie Die Schöne und das Biest, aber Bête hat auch noch eine weitere oder zwei weitere Bedeutungen, nämlich es kann auch dumm heißen oder auch sowas wie wildes Tier. Und in diesem Buch bezeichnet sie Dominique Strauss-Kahn, mit dem sie eine Affäre gehabt hat, als ein chauvinistisches, vulgäres und unsensibles Mischwesen aus Mensch und Schwein. Der Mann sei schrecklich, das Schwein aber wunderbar, denn es stehe für alles, was an Strauss-Kahn frei und künstlerisch sei. Der war ja Anwärter für das Amt des Präsidenten und sie schreibt, dass wenn er Staatschef geworden wäre, er den Élysée in einen Swingerclub verwandelt hätte und dass er das Land nur hätte benutzen wollen, um sein unerschöpfliches Sperma zu vergießen. Das zieht sich dann so weiter so durch und sie macht da so eine ganze Theorie des Schweins auf, irgendwie was das bedeuten soll und so weiter. Und genau, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sozusagen, also in etwas abgewandelter Form von dem, was wir heute Abend vorstellen werden, nochmal solche Stereotype finden kann. Genau, ein anderes Beispiel wäre auch noch der Roman Tod eines Kritikers von Martin Weiser, der gespickt ist mit antisemitischen Klischees, eigentlich mit allen möglichen antisemitischen Klischees, die sich so finden lassen, aber vor allem auch mit solchen, die eine sexuelle Komponente haben. Die Hauptfigur des Erlkönig, also der Kritiker, ist Marcel Reichernitzky nachempfunden. In dem Weiser-Roman verkörpert er unter anderem eine Figur, die sich körperlich, also die in Häkchen körperliche Defizite hat, klein, sehr korpulent, versucht sich mit maßgeschneiderten Schuhen größer zu machen. Es ist von einer übersteigerten Sexualität die Rede. Er ejakuliere beim Sprechen, wenn er sich im Dienst der deutschen Literatur aufgeheilt, ist ein Zitat aus dem Buch. Und sein Interesse ziele vor allem auf junge Mädchen ab. Es fallen Begriffe wie unbremsbare Ejakulation etc. Und da sieht man halt, dass sich einfach diese Stereotype, die wir auch gleich hier vorstellen werden, auch in diesem Roman finden. Also ein relativ aktuelles Beispiel. Ja. Ich würde so ein bisschen vorwegschicken, was ich unter Antisemitismus verstehe, um das so ein bisschen vorzubereiten, was sozusagen dann die Spezifik auch nochmal bei dem Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen ist. Es gibt ja viele Ansätze, Antisemitismus zu fassen, etwa auch als Vorurteil, oder es gibt immer wieder Annahmen, Juden seien Sündenböcke und der Mensch suche sich ja immer welche, nun eben zufällig die Juden. Ich würde das anders fassen und mich in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus immer an der kritischen Theorie orientieren, die ja mit Analysen zur pathischen Projektion zum Beispiel wichtige Aussagen getroffen hat. So fasst Adorno Antisemitismus als das Gerücht über die Juden, um deutlich zu machen, dass Antisemitismus nichts über reale Jüdinnen und Juden aussagt, sondern vielmehr über die Gesellschaft. Antisemitismus hängt dementsprechend von den gesellschaftlichen Bedingungen ab und ist ein Ausdruck ihrer Widersprüche und Brüche und auch deren Fehlbearbeitung durch die bürgerlichen Subjekte. Ich würde sagen, dieser Ausdruck ist gewaltförmig und das auch nicht nur dann, wenn er sich in Pogromen ausprägt, sondern latent immer vorhanden. Was die meisten wahrscheinlich auch wissen, ist, dass man unterscheiden sollte zwischen einem modernen Antisemitismus und einem älteren, vorrangig christlich motivierten Antijudaismus, wobei sich eben die Motive des Antijudaismus, wie zum Beispiel die Identifikation von Juden mit Geld im modernen Antisemitismus widerspiegelt oder wiederfinden lässt. Ich werde im Folgenden immer sagen, der Jude oder des Juden oder dem Juden, um die Konstruktion zu betonen und herauszustellen, dass es sich um eine antisemitische Figur handelt, die hier beleuchtet werden soll. Der moderne Antisemitismus entsteht zu einem Zeitpunkt, da sich die Form der Herrschaft von einer unmittelbar personalen zu einer abstrakten verändert, also während des Übergangs von absolutistischer zu kapitalistisch-bürgerlicher Gesellschaft. Dabei spielt die Aufklärung mit dem Ideal von Gleichheit eine große Rolle, weil das von den Aufklärern vorgebrachte Versprechen der Gleichheit und des Glücks und der Emanzipation aus der unmittelbaren Herrschaft uneingelöst bleiben musste, weil schließlich nun mal der Kapitalismus so gestrickt ist, dass er notwendigerweise Ungleichheit hervorbringt. Weil der Ursprung gesellschaftlicher Ungleichheit aber nicht erkannt wird, wird der Widerspruch, der sich aus der politischen Freiheit der Bürger einerseits und der ökonomischen Unterdrückung durch das Kapitalverhältnis andererseits ergibt, auf Kosten der Jüdinnen und Juden gelöst. Das funktioniert so, dass sozusagen in der Wahrnehmung die Bedrohung des Umbruchs des ökonomischen Systems und die Modernisierung der Gesellschaft dem Juden nichts anzuhaben scheinen, er vielmehr sogar davon zu profitieren scheint. Und somit wird sozusagen der Jude als traditionell mit Geld identifizierter für die anonymen gesellschaftlichen Mächte, die diese Veränderungen zu bestimmen scheinen, verantwortlich gemacht. Und die wahnhafte Vorstellung besagt, dass der Jude das Ersehnte ohne Anstrengung erhält. Und das ist so ein bisschen das, was ich sozusagen in diesen drei Bereichen in meiner Arbeit sehr stark zugrunde gelegt habe. Diesen Mechanismus nennen Adorno und Horkheimer apathische Projektion und beschreiben damit vor allen Dingen den Ausfall der Reflexion in der Wahrnehmung, also auch eine Form von Ich-Schwäche des Individuums. Dabei werden Aggression und gesellschaftlich tabuisierte Regungen des Subjekts in angeblicher Notwehr auf ein Außen, also auf den Juden, projiziert. Und das lässt dann den Gegensatz zu eines guten Ideals auf der einen Seite, das aber unter den bestehenden Bedingungen halt unmöglich ist, und gleichzeitig wird das Schlechte, das der Kapitalismus oder die moderne Gesellschaft mit sich bringt, im Juden personalisiert. Und das findet sich dann vor allen Dingen auch in unserem Kontext, weil es ja auch immer um Körper geht, aber ich würde sagen, überhaupt im modernen Antisemitismus eben auch wieder in so biologistischen Begründungen, in dem der Jude vor allen Dingen auch über die Diskurse der Medizin rassistisch gefasst wird. Um es zusammenzufassen, zeigt diese Figur des Juden also, wie die Gesellschaft ist, aber nicht sein darf. Und in diesem Sinne ist antisemitische Wahrnehmung auch immer Ausdruck der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, nun erfolgt noch ein kurzer historischer Überblick über die Lage der jüdischen Bevölkerung in dem Zeitraum, in dem wir uns bewegen, um das ein bisschen zu verorten, also 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Nachdem es immer wieder Rückschläge gegeben hatte, ist die jüdische Bevölkerung um 1871 nun offiziell rechtlich gleichgestellt und bekommt ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das war ein relativ langer Prozess, der mit der Aufklärung begonnen hatte und nach der Französischen Revolution dann langsam stärkere Form angenommen hatte. Und auch das Leben im Ghetto geht dann langsam zu Ende. Die neu entstandene Gesellschaft um diese Zeit ist über Gruppen hinweg antisemitisch, also Katholiken, Studenten, besonders Verbindungsstudenten, in deren Männerbünden sich gleichzeitig Antisemitismus und Antifeminismus organisieren, später möglicherweise auch bedingt durch die Öffnung der Universitäten mit ihren patriarchalen Strukturen. Er ist zu finden bei Landwirten, im protestantischen Bildungsbürgertum, bei Lehrer-, Richter- und Beamtenverbänden, aber auch im Kleinbürgertum, also zum Beispiel bei Handwerkern, bei Sozialdemokraten und in der Armee, also fast überall. Schüler mit Wolkow bezeichnet das als kulturellen Code, als ein, ich zitiere sie, Signum kultureller Identität und Bündel von Einstellungen, zum Beispiel Nationalismus, Antifeminismus und Antisemitismus. die sich in einer bestimmten Weltsicht ausdrücken und wie diese Einstellungen miteinander verschmelzen und warum es den Juden trifft, das sehen wir dann im Vortrag. Wer ist vor allem für die Verbreitung antisemitischer Stereotype verantwortlich und wodurch passiert das? Vor allem sind es Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Politiker, besonders antisemitische Parteien, Ärzte, Wissenschaftler und auch Künstler, kann man eigentlich fast nicht sagen, wenn man von diesen Karikaturen spricht, aber ich setze jetzt mal ein Häkchen. Die Verbreitungsmedien sind Pamphlete, Literatur, Zeitschriften, Flugblätter. Die Hauptrezipientinnen und auch die halt mit zur Verbreitung beigetragen haben, ist das Bildungsbürgertum hauptsächlich. Als Antrieb und Ursache, aus dem heraus der Antisemitismus existent war, können gesellschaftliche Veränderungen gelten, die mit der Moderne einhergingen. Zu nennen sind hier nationalistische Spannungen in Europa, die deutsche Nationalstaatsgründung, also die verstärkte Formulierung einer Identität, die damit auch zusammenhing, stärkere Nationalisierung, Kolonialismus und außerdem Ängste vor Industrialisierung, ein sich ausdifferenzierender Kapitalismus und Angst vor Verproletarisierung, Verstädterung und die Frauenbewegung. Also insgesamt herrschte vor dem Hintergrund dieser Phänomene eine Abstiegsangst, die mit einer allgemeinen Fortschrittsfeindlichkeit einherging. Antisemitismus fungierte dabei als negative Leitidee der Moderne. Jetzt nähern wir uns der Thematik zunächst durch Bilder, durch Karikaturen, wo zuerst einmal einige Vorbemerkungen gemacht werden müssen, um verständlich zu machen, wie diese Bilder als antisemitisch gedeutet werden können. Verbreitet waren diese Bilder vor allem in zahlreichen bürgerlichen Zeitschriften, auf Postkarten, aber auch als Nippesfiguren fürs Wohnzimmer. Sie zeigten bekannte Stereotype, also vor allem ganz bekannt der Kapitalist und verunglimpften Jüdinnen und Juden durch antisemitischen Humor. Besonders exemplarisch sind die bürgerlichen Wochenschriften Simplicissimus, Fliegen mit Blätter und Kladderadatsch, die ich auch analysiert habe. Die existierten alle die Kaiserzeit über bis 1944. Und dann gehe ich kurz dazu über, wie man diese Bilder deuten kann. Wie funktioniert das? Die dargestellten Figuren werden meistens durch bestimmte Attribute, welche allgemein als jüdisch galten, teilweise immer noch gelten, besonders die jüdische Nase, die Sprache in der Untertitelung von Karikaturen, typische Namen, zum Beispiel Cohen, Goldstein, oder auch Kleidung, die halt ein bestimmtes Kennzeichen war, wenn zum Beispiel ein bisschen schäbiger, dann galt das eben so als Ostjude, das war ein typisches Kennzeichen für den typischen Ostjuden. Zum Teil wird ein antisemitisches Bild durch die Verbindung von Stereotypen hergestellt, das sehen wir dann auch gleich noch, zum Beispiel dem lüsternen Kapitalisten. Über dieses Zusammenspiel wird das antisemitische Bild erzeugt und durch den oder die Betrachterin abgeleitet. Sie wirken durch das Rezipientinnenwissen und deren Interpretation. Und dass es so gedeutet werden soll, ist halt kein Zufall gewesen. Ein Katalog bürgerlicher Tugenden galt als Maßstab für alltägliche Verhaltensweisen, vor allem im sexuellen Bereich. Das ist ziemlich wichtig für diese Analyse. Ich nenne einfach mal ein paar: Beherrschung von Leidenschaften, Begierden und Trieben, Bescheidenheit, Vernunft, Nützlichkeit, Arbeitsamkeit und eine klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, also Zweigeschlechtlichkeit wieder. Da gehe ich dann auch noch genauer drauf ein. Und so wird quasi ein bürgerliches Idealbild favorisiert. Ich beziehe mich hier auf das Bürgertum, weil der bürgerliche Wertekanon maßgeblich war, übrigens auch in jüdischen bürgerlichen Familien. Das wurde natürlich teilweise auch nicht immer so umgesetzt, also vor allem in Arbeiterfamilien war es nicht immer möglich, sich daran auch zu orientieren und ging ja auch nicht immer, wenn eben beide Lohn arbeiten mussten. Aber für Angehörige des Bürgertums, also Kleinbürgertum, Großbürgertum, war das eben der Maßstab. Dass Jüdinnen und Juden da aus antisemitischer Sicht rausfallen, warum, sehen wir dann im Folgenden. Wir haben hier Quellenbeispiele für den jüdischen Mädchenhändler, den lüsternen Juden. die jüdische Effeminiertheit und den schwächlichen Körper, außerdem die Umkehr der zeitgenössischen Geschlechterordnung in jüdischen Familien. Zuerst thematisiere ich das Stereotyp des lüsternen Juden, was so viel besagt wie jüdische Männer haben es auf christliche deutsche Frauen abgesehen. In Bildern wird es dann oft dargestellt, nicht als Vergewaltiger, sondern als Verführer, wie man hier auch sieht. Das Bild ist von 1905 aus dem Simplicissimus. Es sitzt davor. Ist aus dem Simplicissimus von 1905. Man sieht es hier nicht, ich lese deswegen den Untertitel auch vor. Efeu will ich sein und wuchern ohne Zinsen, wenn ich die Welle nicht beneide, die mit ihm kost. Man kann das auch umdrehen, vielleicht um den Satz ein bisschen besser zu verstehen. Wenn ich die Welle nicht beneide, die mit ihm kost, dann will ich Efeu sein und wuchern ohne Zinsen. Ist so viel wie, wenn heute nicht Donnerstag ist, dann fresse ich ein Wesen. Also so lässt sich dieser Satz quasi erklären. Im Prinzip, ja, das Stereotyp des lüsternen Juden ist ja das, was auch in der Debatte um Strauss-Kahn auftaucht. Und das findet man hier ganz gut wieder. Das Motiv ist die Welle, die beneidet wird, weil sie lüstern am Körper der Frau hochschwappt. Der Bezug zum lüsternen Juden wird hergestellt, indem der Mann sich als Börsianer zu erkennen gibt, was halt vor allem mit jüdisch assoziiert wurde, mit dem Kapitalisten. Der, wenn er die Welle nicht beneiden würde, zur Efeu würde und im Gegensatz zum Börsianer ohne Zinsen wuchern würde. Und das ist ja quasi unmöglich. Die Funktion ist, dass der jüdische Mann als Gefahr für die christliche deutsche Frau propagiert werden soll. Und dies wird dann auf die Ebene der Nation übertragen. So wird eine Gefahr für die neu entstandene Nation suggeriert, in der Juden als schadhaft für diese gezeichnet wurden. Der Punkt ist, dass die Nation gleichzeitig als naturhaft mütterlich interpretiert wird, als organisches Kollektiv gedacht und durch Reproduktion der Bevölkerung als Aufgabe der Frau erhalten wird. Der Jude fungiert dabei als schadhafte Figur, die bei gleichzeitiger Impotenz trotzdem vergewaltigen bzw. lüstern sein kann und somit zu einer gefährlichen Durchmischung der reinen Nation führt. Außerdem kann man das Ganze auch noch auf einer metaphorischen Ebene betrachten. Wenn Frauen als männlicher Besitz gedacht wurden, lässt sich das auch als Besitzergreifen von der Nation durch die Eroberung der Frau interpretieren. Daran anknüpfend gibt es auch noch das Stereotyp des jüdischen Mädchenhändlers. Das bezieht die ökonomische Komponente mit ein. Das haben wir hier. Immer derselbe. Ist aus den Fliegenden Blättern von 1875. Da geht die reiche Ippelbergerin. Das wäre er Frau vor sie. Wie elegant, die Grazie, die schlanke Gestalt. Und was er hat vor Erschehens Profil. Wie viel? Also das vorne den ersten Satz, das hat halt der Mann hier rechts im Vordergrund gesprochen und im Hintergrund, der fragt dann eben wie viel, fühlt sich halt gleich angesprochen. Die Sprache bringt einen typischen Akzent zum Ausdruck, der sich aus einer Fantasie über das Jiddische und Osteuropäische zusammensetzt. Außerdem wirkt die Figur schlaksig, unproportioniert irgendwie. Die Kleidung passt nicht so richtig, hat man den Eindruck. Und der Titel Immer derselbe deutet an, dass der Mann offenbar gut im Geschäft ist. Und entweder er oder eine Gruppe, für die er steht, also hier wahrscheinlich Juden, dieser Tätigkeit regelmäßig nachgehen würde. Über das hinaus, was ich bisher zu dem Motivkomplex schon erzählt habe, galt jemand, der den Geschlechtstrieb nicht unter Kontrolle hatte, als geisteskrank. Kontrolle war dagegen wichtig für, ich zitiere Mosse, die Familie und den Staat als Grundlage sittlicher und rechtlicher Lebensgemeinschaft. Also dem Staat und der Familie wurde durch den sexuellen Kontrollverlust sozusagen die Grundlage entzogen, genauso wie dem Kapitalismus, da die Arbeitskraft verschwendet würde. Außerdem haben Diskurse über Perversion in verschiedenen Disziplinen Kontrollverlust durch Masturbation auch beispielsweise mit dem ganzen Negativpaket der Moderne assoziiert. Weil sie führe zur Schwächung des Körpers, hieß es da. Und ein wichtiger Zusammenhang ist auch, dass Kontrollverlust für Verweiblichung stand. Das Klischee der sexuellen Ungezügeltheit wurde auch jüdischen Frauen zugeschrieben. Allerdings war das weniger präsent, vermutlich aufgrund ihres Status Frau. Also bisher wäre auch, da habe ich jetzt leider nicht mehr genau klar von wann die war, aber das wäre auch ein gutes Beispiel für diese Lüsternheit sozusagen. Man sieht es hier eben deutlich an den Nasen, dass es offenbar jüdische Figuren sein sollen, die halt diese Mädchen dort bewundern. Der Titel, Untertitel ist mit abgeschnitten, aber es heißt halt so viel, ach, ich habe jetzt gerade meine Kunstsammlung verauktioniert und kann mich jetzt den schönen Künsten widmen und mir sozusagen was Neues dort nehmen. Ja. Als nächstes komme ich zum Stereotyp des schwächlichen Körpers bzw. der jüdischen Effeminiertheit. Es kursierten verschiedene Vorwürfe an den jüdischen Körper. Der jüdische Mann sei klein, schwach auf der Brust, schlaksig ungelenk, habe Plattfüße, spreche eine mauschelnde Sprache und außerdem sei er im hohen Maße anfällig für Krankheiten. Also besonders für Hysterie, was auch mit weinerlich gleichgesetzt wurde. Insgesamt sei er degeneriert, effeminiert, also verweiblicht. Das Bild Berlin W. im Riesengebirge ist aus dem Simplicissimus von 1924. Mit Berlin W. ist vermutlich Berlin-Wilmersdorf gemeint, was in der Weimarer Republik einen recht hohen jüdischen Bevölkerungsanteil hatte. Darüber lässt sich halt auch schon diese Assoziation herstellen. Ich lese vor. Dieser dumme sportliche Ehrgeiz. Unser einen entschuldigt doch wenigstens die schlechte Verdauung. Also, schlechte Verdauung ist halt auch eins von diesen Krankheitsmerkmalen, die man sozusagen Jüdinnen und Juden nachgesagt hat. Dazu kommt halt auch die berühmte Nase, die man hier auch wieder sieht auf der Zeichnung. Der Körperkomplex aus Schlaksigkeit des Mannes bzw. Korpulenz der Frau und die Unsportlichkeit, die halt hier angesprochen wird. Die Frau ist dominant im Vordergrund, auf die Dominanz der jüdischen Frau kommen wir dann auch noch zu sprechen. Genau, also es hieß, Juden würden vom antiken griechischen Schönheitsideal der Natürlichkeit und Männlichkeit abweichen, das vor allem von sozialen Bewegungen, zum Beispiel den Nudisten und auch der Jugendbewegung, propagiert wurde. Idealerweise wurde ein kraftvoller, athletischer Körper sich vorgestellt, schlank, aber muskulös, so wie man das von antiken Statuen kennt. Der Jude dagegen ist auf Bildern weinerlich, klein, dürr, lächerlich gekleidet, manchmal aber auch, wie wir gesehen haben, groß und schlaksig. Daraus ergibt sich dann die körperliche Unsportlichkeit von Juden, wie auch Jüdinnen. Und die Karikatur soll die Schwächlichkeit des jüdischen Mannes ausdrücken, zudem Faulheit und Kränklichkeit der beiden. Faulheit bedeutete Unproduktivität, was dann schlecht für die nationale Gemeinschaft ist und keine Teilhabe an dieser bedeutet, beziehungsweise eben das Rausfallen aus dieser. Der Begriff Muskeljudentum wurde durch den innerjüdischen Diskurs von Max Norder geprägt. Also da gab es halt auch diese Diskurse. Juden und Jüdinnen sollten Sport treiben, um den schwächlichen jüdischen Körper auf das Schönheitsideal hinzutrainieren oder die Frau muttertauglich zu machen. Da gab es natürlich andere Erklärungsansätze für diesen Körper, nämlich die Sozialisation in einer antijüdischen und antisemitischen Gesellschaft. Aber das nur so ganz kurz am Rand als kleiner Exkurs sozusagen. Für die hysterische Komponente haben wir hier ein Beispiel. Das Bild Wichtige Prozente aus den fliegenden Blättern ist von 1875. Ich lese auch nochmal vor. Sag mir, warum du weinst. Warum sollte ich nicht weinen, wenn ich weiß, dass ich werd sterben? Gott über der Welt, was bist du nah? Wenn du wärst von Gold und wärst zu Staub, verlierst du den Netto 100%. Aber eso bist du von Staub und wärst zu Staub, gewinnst du nichts und verlierst du nichts. Was man halt hier wieder sieht, vor allem links, aber auch rechts bei dem Mann, eigentlich die auffällige Nase, die Kleidung, die zu locker sitzt und die Sprache, die halt hier auch wieder als Kennzeichen sozusagen gilt. Für diese Fantasie des Jüdischen. Nervosität und Hysterie, das waren besonders weibliche Zustände, wurden Frauen vor allem zugeschrieben. Weinen galt als hysterisch unmännlich, also als unproduktiv. Zudem waren Männlichkeit, Mut und Tapferkeit elementar für den patriarchalen Nationalstaat und seine Wehrhaftigkeit. Also jedes Anzeichen für Verweiblichung und Verweichlichung muss konsequenterweise der patriarchalen Hegemonie und der mit ihr verbundenen Ökonomie widersprochen haben. Genau, als letztes, als letzten Stereotypkomplex sozusagen komme ich zur Umkehr der Geschlechterrollen. Stereotyp wird jüdischen Familien die Umkehr der vorgegebenen Geschlechterordnung vorgeworfen. Zur Analyse habe ich mich an den zeitgenössisch-bürgerlichen Vorstellungen von männlich und weiblich orientiert und der Sphärentrennung als logische Konsequenz aus der Annahme biologischer Unterschiede und den Produktionsverhältnissen des Kapitalismus, welche dadurch Legitimation erhielten. Das Bild Berechtigung ist aus den Fliegenden Blättern von 1874. Das ist eine Szene beim Arzt. Der Mann sagt: Sehen Sie einmal, Herr Doktor, wie mich mein Weib zugerichtet hat. Der Arzt sagt: Aber Frau, schämen Sie sich nicht, Ihren Mann so zu behandeln, ihn, der das Haupt der Familie ist, ja, auch Ihr Haupt. Und die Frau sagt: Nun, darf ich nicht einmal meinen Kopf kratzen? Also man sieht hier sie im Vordergrund, hat relativ grobe Gesichtszüge, ein ja, sogenanntes Mannweib, auch wieder die auffällige Name als eigentlich das klassische Kennzeichen, ja, was Antisemitinnen in Karikaturen eben verwendet haben. Das Thema der Karikatur ist, lässt sich zusammenfassen mit Respektlosigkeit und Widerspruch der Frau gegen den Mann, der jüdischen Frau vielleicht aber gar nicht unbedingt explizit der jüdischen Frau. Allerdings tut hier eben auch die Nase einiges, um diese schon vorhandene Assoziation dann abzurufen. Also zur Figur der jüdischen Frau: Wir wissen nicht genau, welche Bedeutung die Jüdin hat. Es gibt solche Figuren, die oft sehr dominant bezeichnet wurden. Man sieht das besonders an der Karikatur Berlin W. im Riesengebirge, die wir eben hatten. Ich kann nochmal zurück. Kurz noch in Erinnerung zu rufen, das ist ein treffendes Beispiel dafür eigentlich, aber der jüdische Mann ist eben präsenter. Vielleicht geht es auch eher darum, ja, um die Frau, die das Attribut jüdisch bekommt, sozusagen. Die Frauenbewegung als Gefahr oder die Jüdin als Komplementärfigur zum Juden. In Bildern werden jüdische Frauen daher häufig als das Gegenteil des weiblichen Ideals dargestellt. Die Gesichtszüge, die wir gesehen haben, grob, hässlich. Offensive Körperhaltung, wie eben auf dem Bild auch. Oft auch als korpulente Matrone, tonangebend, aufbrausend und hier eben auch gewalttätig sozusagen gegen den Mann. In dieser Kombination nimmt die Frau männlich konnotierte Attribute ein, während der jüdische Mann dadurch ja automatisch abgewertet wird und als nicht durchsetzungsfähig erscheint. Die These ist, vor allem die jüdische Frau untergräbt die als natürlich propagierte Geschlechterordnung. Der Mann scheint nämlich in Karikaturen eher passiv, die Frau ist die aktiv Handelnde im Mittelpunkt und die wehrhaft gedachte Männlichkeit wird damit sozusagen auch insgesamt in Frage gestellt. Zudem schien das Konzept durch die Frauenemanzipation bedroht. Man sah Bedrohung durch Frauen, diese Gefahr sollte auch Frauen zugeschrieben werden. Und Jüdinnen wären dann somit ein eigenständiger Faktor der Bedrohung. Genau, wir haben gerade gesehen, was es also für Stereotype gibt, die so eine sexuelle oder Geschlechterkomponente haben. Und dass diese Bilder eben alle dazu dienen, den Juden semantisch zu verweiblichen und als schwächlich und von Trieben beherrscht zu zeichnen. Ich habe in meiner Analyse das Motiv der Produktivität, was ja auch schon angerissen wurde, hervorgehoben und das sozusagen als entscheidenden Punkt ausgemacht, dass dieser verweiblichte Jude nicht produktiv ist. Somit lässt sich dann der Zusammenhang zu zwei anderen Bereichen herstellen, nämlich mit der Wehrarbeit und der Lohnarbeit. Dort ist der Jude auch nicht produktiv. Ich werde das jetzt nochmal zunächst auf die vergeschlechtlichen Stereotype weiter eingehen, um dann herauszuarbeiten, inwiefern da Analogien zur Wehrarbeit und Lohnarbeit oder eben zu Nation und Kapitalismus ausgemacht werden können. In Bezug auf diese sexualisierten Stereotype dient diese Pathologisierung, die da immer vorgenommen wird, wenn zum Beispiel auf den schwächlichen Körperbau eingegangen wird, der biologistischen Festigung der Norm. Dabei ist immer zentral, dass der Rückgriff auf eine vermeintliche Natur auch Ewigkeit festschreiben kann. Darüber hinaus machen sich zahlreiche antisemitische Fantasien an der Beschneidung fest, die immer als Makel des Männlichen begriffen wurde. Die Beschädigung der Männlichkeit des Juden muss dann in der antisemitischen Logik eine abnormale Sexualität hervorbringen. Und es ging sogar so weit, dass die Beschneidung als Kastration verstanden wurde, womit wiederum die Idee jüdischer Unproduktivität dazu genommen wird. Es drückt sich auch in der Idee aus, was wir in den Karikaturen gerade schon ein bisschen gesehen haben, dass der Jude keine erwachsene Frau befriedigen könne und deshalb immer nur junge Mädchen verführe. Das reicht sogar noch so weit, dass als Entmannung begriffen es dabei um einen Kontrollverlust innerhalb der gesamten Gesellschaft geht, die dann als verjudet gedacht wird. Als Zitat dazu zum Beispiel gibt es so ein Pamphlet eines Literaten und Gymnasiallehrers, der auch der so eine Schrift geschrieben hat, Kritik der reinen und praktischen Unvernunft in der Gemeindenverjudung, der sagt, wie die Weiber für die eigene Schuld und für die eigenen Fehler blind, für gleiche Fremde sehr hellsehend sind, so auch unsere weibische Zeit, so auch das unmännliche verjudete Deutschland. Hier erscheint sozusagen diese Entmannung äquivalent zu einer Verjudung der Gesellschaft. Ich würde sagen, dass den AntisemitInnen auch das Intimste nicht verborgen bleiben darf, kann man auch noch als weiteren Aspekt paranoider antisemitischer Weltsicht ausmachen. Also auch das, was der Jude wie jeder schambehaftete Mensch verstecken will, entgeht den Antisemiten und AntisemitInnen nicht. Das Geschlechtsorgan des Juden wurde in die Nähe effeminierter Männer oder auch gar Frauen gerückt. Somit schien auf der biologischen Ebene der Jude weder Mann noch Frau zu sein. Es gab Fantasien um sowas wie ein drittes Geschlecht, das nicht in die Polarität von Frau und Mann passte. Und in diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel auch Vorstellungen einer männlichen Menstruation, die abermals diese verwirrten Geschlechtergrenzen unterstreicht. Insgesamt, das haben wir eben schon gehört, galt der Jude als generell abnormal, krank und nervös und die jüdischen Geschlechterrollen als verwirrt. Letzteres wird dann eng mit der jüdischen Familie in Verbindung gebracht, die Geisteskrankheiten hervorbringe. Und diese Nervenkrankheiten, auch das wurde schon angerissen, waren zugleich eine moralische und physische Störung, aber eben auch ein Zeichen von Schwäche und das ist wichtig, mangelnder Willenskraft. Das heißt, oder diese mangelnde Willenskraft ist dann dafür verantwortlich, dass der Jude sich nicht als männliches Subjekt konstituieren kann, weil eben ein starker Wille bedeutet, dass man seine Sexualität kontrollieren kann, hingegen ein Übermaß an Impulsen, die nicht gezügelt werden können, wird der Frau zugeschrieben. Weil der Jude also der antisemitischen Logik zufolge keinen Willen ausbilden kann und seine Triebe nicht beherrschen kann, wird er zur Gefahr, wie es eben in diesem Stereotyp des jüdischen Vergewaltigers dann auftaucht. Allerdings ist auch sehr spannend eben, dass es sozusagen widersprüchlich ist mit diesem Verführungsaspekt da drin, sozusagen, dass gleichzeitig sozusagen da zwei Vorstellungen vorherrschen, einmal das des Vergewaltigers und einmal das von dem sozusagen unvollständigen Mann, der eben nur junge Mädchen verführen kann. Und ich würde, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, sagen, dass dieser Widerspruch zentral ist. Der findet sich ja ohnehin sozusagen als Ambivalenz, die in antisemitischen oder die für antisemitische Figuren konstitutiv ist. Der Jude wurde dementsprechend zugleich als lüstern und geil und unmännlich und impotent gedacht. Um zu zitieren aus einer Schrift, auch ein unsägliches Werk, von Otto Weininger von 1903, das ist ein Philosoph, der sagt, der Jude ist stets lüsterner, geiler, wenn auch merkwürdigerweise, vielleicht im Zusammenhang, mit seiner nicht eigentlich antimoralischen Natur sexuell weniger potent und sicherlich aller großen Lust weniger fähig als der arische Mann. Da steht es sozusagen beides nebeneinander, kannst du auch nochmal anpassen. Genau. Diese vermeintliche jüdische Unbeherrschtheit verstieß gegen das Ideal der bürgerlichen Mäßigung und das vorsah halt berufliche Zielvorstellungen zu erreichen und Triebaufschub zu praktizieren. Oder eben halt die Lebensenergie vom geschlechtlich Triebhaften auf das wirtschaftliche Gebiet umzuleiten, das Lustprinzip dem Realitätsprinzip unterzuordnen. Die Energie, die durch die so sublimierte Sexualität freigesetzt wurde, konnte als Motor von Produktivität und öffentlichem Leben verstanden werden. Man kann also sagen, dass dem Juden ein maßgeblicher Teil zur Subjektkonstitution fehlt, weil eben dieser notwendige Schritt der Triebbeherrschung und der hin zur Männlichkeit, mit Männlichkeit assoziierten Kultur nicht vollzogen werden kann. Es mangelt ihm durch diesen mangelnden Willen und die mangelnde Triebbeherrschung an Leistungsfähigkeit, womit er als unproduktiv gilt. Die Frage ist nun, wie führt das eigentlich zu antisemitischer Aggression? Und um das Umschlagen in Aggression und den antisemitischen Hass nachvollziehen zu können, muss berücksichtigt werden, dass Triebbeherrschung oder auch Naturbeherrschung immer auch schmerzhaft ist. Und dafür kann man dieses wundervolle Zitat aus der Dialektik der Aufklärung anführen, wo es heißt, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. Ja, also diese blinde Entschlossenheit ist es, die in Aggressivität umschlägt, denn der Jude versagt sich scheinbar den Genüssen nicht, bringt nicht die Anstrengung auf, den Geschlechtscharakter zu konturieren, ist der Vorstellung nach frei im sexuellen Leben, fällt darüber hinaus, das haben wir eben in dem historischen Teil gehabt, mit Ausschweifungen und Perversionen auf. Ich würde sagen, dass hier dann verdrängte Regungen wie eben Lust und ungezügeltes Begehren und enthemmte Sexualität in die Bilder des Juden eingelagert werden. Also die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regungen des Subjekts auf das Objekt, weil es eben die Figur oder der Jude ist, der das Geheimnis des ersehnten Glücks zu kennen scheint. Das ist natürlich ein verzerrtes Bild, also eine Projektion und ein unbewusster Prozess, aber ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen. Also dadurch, dass der Jude quasi geil und lüstern, wie es in diesem Zitat heißt, aber impotent zugleich ist, also extrem männlich und weiblich oder auch weibisch zugleich, meint man eben, dass es da einen Widerspruch zu geben scheint und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja nämlich auch ein Widerspruch in einer Gesellschaft, die nur zwei Geschlechter kennt. Und das ist eben das, was ich eben meinte, dass ich glaube, diese Widersprüche sich eben durch alle Bereiche antisemitischer Stereotypenbildung durchziehen. Das ist, würde ich sagen, nämlich genau die Funktion der Figur. Der Jude ist die Figur, an der sich die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft festmachen und die Uneindeutigkeit, die dieser effeminierte Jude an den Tag legt, diese Figur, ist letztendlich Ausdruck der Widersprüche der Zweigeschlechtlichkeit. Ich glaube auch, dass die Effeminierung, von der da die Rede ist, und die wir ja auch in den Karikaturen gesehen haben, eigentlich eine Form von Entmännlichung sein soll, was eben ja semantisch aber nur über eine Verweiblichung erfolgen kann, weil eben in einer zweigeschlechtlichen Gesellschaft kein Drittes existiert. Und diese Stereotypisierung des Juden als effeminiert die einzig mögliche Umschreibung dessen ist, was eigentlich dazwischen ist, nämlich, oder dass er eigentlich etwas dazwischen ist, nämlich weder das eigene, also Mann, noch das andere, Frau, sondern keins von beiden und damit sozusagen das dritte oder auch nicht Geschlecht. Hinzu kommt, dass ich sagen würde, dass in den medizinischen Forschungen und den Versuchen der Geschlechtlichkeit näher zu kommen, ein Versuch sich darstellt, das Abstrakte, also diese Nichtgeschlechtlichkeit zu bewältigen, weil das eben der Natur, die ja als Konstante gilt, zuwiderläuft und deshalb muss der Jude pathologisiert werden. Also er scheint sich dem Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit zu entziehen, steht vor die Perversionen der Zeit und widerspricht der Mühe, Geschlechterrollen aufrechtzuerhalten und auch die eigene Sexualität, die eigenen Triebe sich verwehren zu müssen. Um die Geschlechterordnung und auch Geschlechterrollen oder Geschlechtsidentitäten aufrechterhalten zu können, muss der Jude als das Nicht-Identische abgespalten werden. Ja, und dieser Punkt, also diese Nichtgeschlechtlichkeit, ist nur ein Teil in der geschlossenen Weltsicht der AntisemitInnen. es gibt ja sozusagen noch mehr Verfehlungen der modernen Gesellschaft, für die der Jude verantwortlich gemacht wird. Und deshalb würde ich sagen, muss dieser Teil des vergeschlechtlichen und sexualisierten Antisemitismus immer noch mit anderen Bereichen zusammengedacht werden, weil eben diese Figur des Juden eine Art Kulminationspunkt ist, in dem alles zusammenkommt, was sozusagen als abzulehnen, was es abzulehnen gilt. Ja, und somit kann man sagen, für den Bereich der Wehrarbeit kann man Ähnliches ausmachen. Das hängt dann auch wieder mit Geschlecht zusammen. Wir hatten eben schon diese Körperlichkeit, die da eine große Rolle spielt. Und auch eben durch diese Krankheiten. Es gibt auch einen sehr, sehr großen Diskurs über den, wie heißt das jetzt nochmal mit dem Fuß? Über den Klumpfuß? Nee, über den Plattfuß. Plattfuß, genau, über den Plattfuß, der den Juden am Marschieren in der Armee hindert. Genau, und durch solche Krankheiten, diese Nervosität und eben auch die mangelnde Triebkontrolle und durch den mangelnden Willen ist der Jude nicht wehrtauglich. Wir befinden uns ja jetzt im Kaiserreich und wie man vielleicht weiß, ist aber gerade in dieser Zeit in, sozusagen ein militaristisches Männlichkeitsideal von großer Bedeutung. Und gerade für Juden ist wichtig, dass sie als Deutsche auf Bewährung sozusagen dem Wehrdienst größte Aufmerksamkeit zukommen lassen mussten. Genau, zu dieser Wehrhaftigkeit gehört im wilhelminischen Zeitalter ein schöner, kräftiger, aber als leidenschaftslos gedachter männlicher Körper, der sich auch so am griechischen Ideal orientiert. Und das bringt natürlich dann einen Knackpunkt mit sich, dieser Bezug auf die griechische Antike, weil der Körper, der männliche Körper in diesem Zusammenhang als ein homoerotisches Symbol gedeutet werden kann. Um aber eine Gemeinschaft von Männern, wie eben beim Militär, vorhanden aufrechterhalten zu können, müssen alle latenten homoerotischen Elemente unbedingt absorbiert werden, damit man eben sicher sein kann, in diesem Männerverein ganz unbeschwert aufgehen zu können und dieser eben dadurch an Stabilität gewinnt. Dennoch sind natürlich da homoerotische Tendenzen vorhanden, wo ich gleich drauf zurückkommen werde. Ja, wir haben schon gesehen, der effeminierte Jude entspricht diesem Körperideal in keinster Weise. Er wird zugleich als schwach und zu feige für den Wehrdienst erachtet und wäre aber eben dann untauglich war, ein Soldat zu sein, dem mangelte es an Männlichkeit, wem es an Männlichkeit mangelte, der war unfähig, Soldat zu sein. Das wird dann verknüpft mit der Vorstellung, der Jude könne keine Bindung zur Nation aufbauen. Denn wenn soldatische Männlichkeit bedeutete, einem höheren Ideal zu huldigen und sich für die Nation zu opfern, dann konnte der Jude diesem Ideal halt nicht gerecht werden. Und aus anderen Diskursen kommt noch dazu, oder aus, ja, dass er sowieso kein eigenes Vaterland hat, der Vorstellung nach. Da meldet sich auch der Otto Weininger zu Wort und er sagt, dass der Jude nicht erst seit gestern, sondern von jeher staatsfremd ist. Das deutet bereits darauf hin, dass dem Juden wie dem Weibe die Persönlichkeit fehlt. Die Juden stecken gern beieinander wie die Weiber, aber sie verkehren nicht miteinander als selbstständige, voneinander geschiedene Wesen unter dem Zeichen einer überindividuellen Idee. Und laut Weininger ist es genau diese überindividuelle Idee und die emotionale Bindung, die die große Schwäche des Juden ausmacht. Hier heißt es also, dass nur Männer in der Lage seien, einen Staat zu bilden, die sich als selbstständige, voneinander geschiedene Wesen mit anderen Männern zusammentun. Und dieses sich mit anderen Männern zusammentun kann man auch als etwas interpretieren, was auch schon in vielen Kontexten beschrieben wurde, nämlich als Männerbund. Und das Wichtige an diesem Männerbund ist nun mal, dass die Kameradschaft des Männerbundes ermöglicht, eine männliche Existenz auf einer höheren Ebene sozusagen auszuleben. In diesem Zusammenhang lässt sich dieses Motiv der Produktivität weiter verfolgen, denn dem Juden wird eine Männerbundschwäche zugeschrieben. Das passiert dann vor allem bei Hans Blüher, das ist ein Philosoph und Schriftsteller, der viel auch mit diesem, was du eben schon zitiert hast, diesen Wandervögel- und Jugendbewegungen zu tun hatte und der sich hinterher zu so einem, selbsternannten Männerbund-Theoretiker heraus bildet, der auch heute teilweise in so dubiosen Foren manchmal noch herangezogen wird. Der Männerbund wurde bei ihm als Verbund von Gleichen gedacht, in dem sich der Mann zu voller schöpferischer Tätigkeit entfalten kann, wobei es auch immer darum geht, dass der Männerbund sozusagen als höchste Gesellschaftsform kulturschaffend sei und zivilisatorischer Motor und als Träger höherer gesellschaftlicher Entwicklungsformen Produktivität hervorbringen konnte, immer im Sinne von etwas Höherem, also zum Beispiel dem Staat. Was der sagt, ist nicht unbedingt mehrheitsfähig und wurde auch damals heiß diskutiert, aber trotzdem immer wieder irgendwie auch angeführt und teils interessiert auch aufgenommen, teils eben aber auch als skandalös empfunden und so bekämpft. Die Quelle der Potenz dieses schöpferischen Potenzials ist bei Blüher dabei maßgeblich sublimierte Homosexualität, also die Ablenkung von Triebkräften der Sexualität von ihrem ursprünglichen Ziel des egoistischen Lustgewinns auf Leistungen, die dann von der Gesellschaft anerkannt werden. Und diese Sublimierung ist deshalb so zentral, weil sie gewährleisten soll, dass das männliche Begehren ganz auf die staatsbildende Männergemeinschaft ausgerichtet sei. Also Liebe hat der Nation zu gehören und Individuum und Staat werden somit miteinander verbunden. In seiner antisemitischen Vorstellung gelingt dem Juden die Sublimierung nicht, da er eben seine Triebe nicht beherrschen kann. Und das führt dazu, dass er nicht nur eine Bedrohung dann für den Männerbund darstellt, sondern sowohl auch für die Einheit der männlichen Person als auch für die Existenz des Staates und der Nation als Gefährdung angesehen wird. Dazu kommt noch, dass der effeminierte Jude der Vorstellung nach zu sehr an seine Familie gebunden war, als dass er überhaupt eine Identifikation mit Staat und Nation hätte ausbauen können. Dazu schreibt Blüher, mit den Juden sieht es so aus, sie leiden an einer Männerbundschwäche und zugleich an einer Familienhypertrophie. Sie sind überwuchert von Familientum und von der Verwandtschaft. Was aber die Männer untereinander angeht, so gilt der Satz Judeus Judeolupus, also der Jude ist dem Juden ein Wolf, wenn ich das richtig, Gefolgschaftbünde und Banden sind keine jüdische Angelegenheit. Er sagt also, dass die männerbündischen Energien sich zu sehr auf die Familie verschöben und in diesem Zusammenhang wird die ganze jüdische Kultur als verweiblich dargestellt. Zusammenfassend also kann man sagen, der Jude kann aus mehreren Gründen nicht produktiv staatsbildend sein, denn er leidet an einer Männerbundschwäche und zugleich ist er nicht in der Lage, eine Verbindung zur Nation aufzubauen. Zentral ist hier auch wieder das Motiv der Unproduktivität, über das der Jude charakterisiert werden kann. Darüber hinaus kann man aber wieder auch ausmachen, was in Bezug auf Geschlecht schon galt, denn der Jude ist auch hier nicht einfach das andere im Gegensatz zur eigenen Nation, denn der Jude ist ja als abstrakter Staatsbürger schon Teil der Gesellschaft, aber eben nicht Mitglied der nationalen Gemeinschaft. Er ist aber gleichzeitig der Vorstellung nach auch nicht Mitglied oder Teil einer anderen Nation. Also er ist weder Deutscher noch Nicht-Deutscher, wie auch Klaus Holz in seinem Buch Nationaler Antisemitismus herausgearbeitet hat. Er ist vielmehr Drittes, das aus der nationalen Ordnung herausfällt. Und im Zeitalter des Nationalismus, wo eben alles eine nationale Ordnung erhält, ist das logischerweise der Punkt, den sich die Aggressionen richten. So dient, würde ich sagen, die Abgrenzung vom Juden, der Personifikation von Gesellschaft und Nicht-Identität der Versicherung, dass genau nationale Gemeinschaft und Identität möglich sind. Auch hier spielt das Ersehnte wieder eine Rolle, denn die Aggressionen heften sich auch in diesem Bereich an denjenigen, der nicht in der Lage ist, seine Triebe zu sublimieren, dadurch produktiv zu werden und eine eigene Nation zu schaffen. Und zusätzlich läuft in der national geordneten Welt das auch wieder der Natur zuwider. Konkret ist nämlich, vor allen Dingen eben in Deutschland, nur die Zugehörigkeit zur nationalen Gemeinschaft. Der Status des abstrakten Staatsbürgers hingegen, der dem Juden gewährt wurde, der Gleichheit und der Zugehörigkeit zur Gesellschaft gewähren soll, wird als sozusagen als das Abstrakte wahrgenommen, woran sich die Aggressionen heften. Und gleichzeitig ist dieser Status des abstrakten Staatsbürgers verspricht sozusagen auch wieder hier Glück, wo keine oder vermeintlich keine Anstrengung unternommen werden musste. Im dritten Feld der Lohnarbeit brauche ich vielleicht am wenigsten zu dem sagen, was es irgendwie an vorherrschenden Stereotypen dazu gibt. Da kennt sich bestimmt viel von euch sowieso mit aus. Ich versuche das trotzdem halt nochmal mit dem, was ich bisher gesagt habe, in Verbindung zu bringen. Was eingangs skizziert wurde, befinden wir uns sozusagen in einer Phase des Umbruchs der Industrialisierung und in diesem Zusammenhang entsteht ein spezifischer Begriff von deutscher Arbeit, der hier dann als positives Ideal fungiert. Also nochmal analog zu diesem Ideal des, der Triebbeherrschung und der bürgerlichen Mäßigung sowie dem Männerbund, also die Ideale auf der einen Seite. Dabei wird so ein bäuerliches Milieu immer wieder betont, männlich-körperliche Arbeit, die mit der heimatlichen Scholle verbunden ist. Und es findet sozusagen allgemein eine nationale Konkretisierung von Dingen und der Idee der Arbeit inmitten der als abstrakt erfahrenen Warenproduktion statt, die wiederum eine identitätsstiftende Größe darstellt. Damit ist eben auch die Vorstellung verbunden, dass der Einzelne durch die Arbeit Teil der Gemeinschaft werde. Und somit kann man sagen, ist diese Komplex der deutschen Arbeit eine rückwärtsgewandte Gegenutopie zum Bestehenden und eben mit der Rhetorik der Erdverbundenheit und Natur, wobei eben dieser ganze Komplex auch als nicht kapitalistisch gedacht wird. Und die Männlichkeit kommt sozusagen wieder an dem Punkt ins Spiel, wo diese deutsche Arbeit mit so einem Ideal romantisch-natürlicher Selbsthervorbringung durch Arbeit in Verbindung gebracht wird. Auf der anderen Seite der deutschen Arbeit, die durch ehrliche, harte Anstrengung gekennzeichnet sein sollte, stand die jüdische Nichtarbeit. Und das heißt, der Jude arbeite nicht, das ist bekannt, aber nochmal, um das zu verdeutlichen, ein Zitat von Otto Glagau, einem Journalisten, der auch in so populären bürgerlichen Journalen seinen Scheiß geschrieben hat. Er sagt, das Kapital ist in der Tat angesammelte Arbeit, aber nicht eigene, sondern fremde Arbeit. Was Tausende und Zehntausende im Schweiße ihres Angesichts und unter harten Entbehrungen erwerben, sammelt sich in den Händen Einzelner an, geht mehr und mehr in den Besitz von Juden und Judengenossen über. Diese antikapitalistische Kritik macht sich vor allem an der Figur des Juden fest, auf der einen Seite eben die produktive Arbeit, die körperlich, industriell oder landwirtschaftlich geprägt war und als wertschaffend galt, auf der anderen Seite die jüdische Nichtarbeit oder unproduktive Arbeit, die in der abstrakten Finanzwelt angesiedelt war, spekulierte und mit Geld hantierte. Dabei wird diese abstrakte Sphäre des Finanzkapitals auch als parasitär und ausbeuterisch gedacht. Der Jude gilt als mit abstrakter Sinnesart ausgestatteter Ausbeuter und wird, wie wir eben auch schon gesehen haben, mit der Börse in eins gesetzt. Während eben sozusagen die Produkte dieser ehrbaren Arbeit dem Volkswohl dienten, ist das jüdische Kapital erwuchert, erschwindelt und an der Börse erbeutet. Und alle kennen wahrscheinlich die Unterscheidung in raffendes und schaffendes Kapital, die auch in diesem Zusammenhang halt. Postone sagt dazu, dass die Charakteristika der Macht, die hier dem Juden zugeordnet werden, also Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität und Mobilität, eigentlich die Charakteristika der Wertdimension sind. Und das ist das, was dem Juden hier als unpersönlich sich vollziehende Herrschaft des Werts, die notwendigerweise unbegriffen bleibt, angelastet wird. Also diese mangelnde Affinität zur Natur, die Heimatunfähigkeit und so weiter. Somit stellen sich das Konkrete, das Naturhafte, die konkrete Arbeit, die Gemeinschaft, die Industrieproduktion und das Abstrakte der Finanzwelt als Gegensatz dar, wobei eben nicht gesehen wird, dass konkrete Arbeit selbst kapitalistische und gesellschaftliche Beziehungen, kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen verkörpert, von denen materiell geformt ist. Somit ist sozusagen dieser Antikapitalismus der AntisemitInnen ein einseitiger Angriff auf das Abstrakte. Auch hier findet sich wieder die Ebene des Ersehnten, denn der dem Ideal deutscher Arbeit widersprechende Jude schien ein gutes Leben zu haben und sogar Reichtümer anzuhäufen und das, obwohl er sich gleichzeitig körperlicher Anstrengung entzieht, er verfügt der Vorstellung nach über Geld und Glück und scheint damit eben als einziger vom Kapitalismus zu profitieren, womit sich die Aggression derer, die sich betrogen sahen, an den Juden heften, dessen Bild die Züge des Glückes ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein heften, wie Adorno sagt. Das enttäuschte bürgerliche Glücksversprechen, das einst Freiheit und Gleichheit vorsah, im Kapitalismus jedoch nicht zu erfüllen ist, heftet sich also in hassvoller Konsequenz an den Juden. Genau, also sozusagen denen, die der harten körperlichen Arbeit anhängen, steht vor Augen, was eigentlich das gute Leben ist und dementsprechend wird die Aggression auf diese Projektionsfläche gelenkt. Auch in diesem Bereich ist der Jude wieder drittes oder nicht identisches, würde ich sagen, und nicht nur das andere des deutschen produktiv arbeitenden Mannes oder so, Dafür muss man auf den Zusammenhang von Produktivität und kapitalistischer Sphärentrennung eingehen. Ähnlich wie die Frau, um immer dieses, also sozusagen, was immer als alles als anderes gesehen wird, heranzuziehen, arbeitet der Jude nicht produktiv. Hier muss aber, würde ich sagen, deutlich werden, dass der effeminierte Jude eine andere Funktion erfüllt als die Frau und eben nicht beide einfach nur als das andere gefasst werden können. Ich würde das so argumentieren, dass die Reproduktionsfähigkeit der Frau ebenfalls wie die männliche Produktivität in Form deutscher Arbeit als natürlich und konkret gedacht wird, während ihr die Abstraktheit der jüdischen Nichtarbeit gegenübersteht. Durch den Juden, das haben wir auch schon gehört, werden die Geschlechtergrenzen übertreten, die Sphären von Produktion und Reproduktion verwirrt und die Zuschreibung der Sphären im Sinne von weiblich privat und männlich öffentlich unterminiert. Und das ist schlimm, wenn man davon ausgeht, dass Produktion und Reproduktion zwei Komponenten sind, die im Gleichgewicht bleiben müssen. Der Jude fügt sich dort also nicht ein, ist, wie ausgeführt, weder Mann noch Frau, weder Produktion noch Reproduktion, sondern auch hier Drittes. Und dadurch, dass er sich nicht an die Sphärentrennung hält, aber ausbeuterische Absichten hat und damit sogar auch Erfolg hat, muss er als Parasit gedacht werden. Eben das ausmacht durch die Unproduktivität, durch eigene Unproduktivität, durch der Produktivität von anderen leben zu können. Also unproduktiv zu sein und dennoch ein gutes Leben zu haben, vereinen die AntisemitInnen in der Figur des jüdischen Parasiten. Natürlich ist diese Bezeichnung auch wieder der Biologie entlehnt. Genau, und das eben nicht zufällig. Der jüdische Parasit verkörpert dabei das, was sich das kapitalistische Subjekt versagen muss. Regungen, die vom Subjekt als eigen nicht durchgelassen werden und ihm dennoch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben. Und in allen drei Bereichen findet sich diese Figur des jüdischen Parasiten. In der Sexualität, wo er Promiskuität und Ausschweifung zelebriert, obwohl er eigentlich impotent ist, in Bezug auf die Nation, wo er zwar aufgrund der jüdischen Männerbundschwäche nicht produktiv genug zur Staatsbildung ist, aber gleichzeitig von der gewährten Staatsbürgerschaft profitiert. Außerdem eben geht der jüdische Parasit keiner Arbeit nach und ist trotzdem reich. Zusammenfassend kann man also sagen, dass diese Vorstellungen auf die Unlust verweisen, selbst Arbeit nachgehen zu müssen, auf die Mühsamkeit nationaler Identität und die Mühsamkeit der Beherrschung der Triebe. Der Jude scheint also frei zu sein vom Zwang zur Beherrschung der inneren und äußeren Natur, während die Wirklichkeit die Reduzierung der Einzelnen zum bloßen Objekt gesellschaftlicher Verhältnisse vorsieht. Man kann es auch mit Clausen ausdrücken, es ist der Hass auf die nahen Fremden, die das Geheimnis des gesellschaftlich verweigerten Ersehnten kennen. Der jüdische Parasit wird damit zu einer Figur, in der sich die abgespaltene Sehnsucht einlagert, und wenn Produktivität die Maßgabe ist, dann ist der Parasit das Gegenstück dazu. Und zugleich impliziert diese Figur, im Inneren der eigenen Gesellschaft nicht zugehörig zu sein, und damit würde ich sagen, ist der jüdische Parasit das Nicht-Identische. Genau, ja, jetzt kommen wir langsam auch schon zum Schluss. Erstmal zum ersten Teil, ein kurzes Fazit. Genau. Sexualität und Geschlecht gehörten ja im Kaiserreich und der Weimarer Republik zu den brisantesten Themen, da hiermit die Existenzfrage des Nationalstaats inklusive seiner gesamten ökonomischen und gesellschaftlichen Ordnung zusammenhing. Denjenigen, die der Ordnung entsprachen, wurde das Allgemeinwohl der Gesellschaft versprochen, was allerdings nur die an ihr Partizipierenden einschloss. Juden und Jüdinnen wurden zuvor ausgeschlossen und konnten eben aufgrund dieser bürgerlichen Argumentationsweise auch weiterhin ausgeschlossen werden. Negativprojektionen dienen als Identifikationshilfe der Mehrheitsgesellschaft und auf Jüdinnen und Juden wurde über die Reproduktion von Stereotypen alles projiziert, was in Anbetracht der festgesetzten bürgerlichen Norm als schlecht angesehen wurde. Die eigenen Normen wurden dann durch die Gegenwärtigkeit solcher Stereotype, zum Beispiel eben durch Karikaturen, in dem Fall jetzt, was wir gesehen haben auch, immer wieder bestätigt und das existierende System dadurch gefestigt. Ängste vor Veränderungen, die mit der Modernisierung einhergingen oder auch gehen könnten, hegemoniale patriarchale Stellungen aufgeben zum Beispiel, Stabilitätsverlust allgemein, spiegelten sich dann ebenfalls dort wieder. Damit muss man auch von einer herrschaftssichernden Wirkung dieser Stereotype in Form von Negativbildern ausgehen. Ich würde sagen, dass Antisemitismus kein Repertoire an Stereotypen ist, die an beliebiger Stelle einsetzbar wären. Und ich finde es wichtig zu betonen, dass Antisemitismus nicht nur ausgeschmückt wird durch die Sexualisierung oder eben dann angepasst wird durch die Versehung mit Attributen von Geschlechtlichkeit oder anderen Bereichen sozusagen. Und das deshalb, weil das bürgerliche Subjekt sich eben nur als kapitalproduktives, vergeschlechtliches und staatsloyales Subjekt konstituieren kann. Und deshalb muss immer entlang dieser Linien analysiert werden. Und das ist das, was ich mit gesellschaftlicher Totalität meine, dass man eben das antisemitische Welterklärungsmuster als solches sich vornimmt und ernst nimmt. Und dabei ist es immer die machtvolle Sehnsucht nach Identität, die diesen ideologischen Prozess bestimmt. Und es ist dem individuellen Bewusstsein schwer erträglich, den Widerspruch zu ertragen, weshalb es sich wünscht, Einheit herzustellen. Wobei diese Einheit der Identität verlangt, die abgespaltenen Regungen nach außen, also auf das Nicht-Identische zu projizieren, auf das, was in der gesellschaftlichen Ordnung nicht aufgeht. Identität wird auch hergestellt über eine Hypostasierung des Konkreten und eine Abwertung des Abstrakten, wobei das Konkrete eben als Natur erscheint, die auch als Produkt fetischisierten Denkens der Herstellung von Ewigkeit dient. Gleichzeitig wird das Abstrakte mithilfe der Medizin pathologisiert und dementsprechend besteht der moderne Antisemitismus nicht nur aus einer Biologisierung des Kapitalismus, sondern auch aus der Biologisierung von Geschlecht und Nation. Eine Übersteigerung sozusagen, also eine übersteigerte Wertschätzung sozusagen. Entschuldigung für die Komplexität. Genau, und als weitere Komponente der antisemitischen Wirkungsweise ist der Jude als Ausdruck des verwehrten Glücks. In ihm erscheint die Möglichkeit eines guten Lebens und somit braucht es die Figur des Juden, um mit den Widersprüchen, die sich aus den Ansprüchen an die Welt und die Wirklichkeit ergeben, einen Umgang zu finden. Der Jude ist somit die Vermittlung zwischen den unverstandenen und unversöhnlichen Gegensätzen zwischen Mann und Frau, zwischen Produktion und Reproduktion, zwischen Individuum und Nation, zwischen Arbeit und Kapital. Nur in dieser Figur können die Aggressionen, die die Widersprüchlichkeit zwischen Wunsch und Realität, Ideal und Wirklichkeit hervorrufen, ein Ziel finden, denn der Jude scheint sich den Widersprüchen zu entziehen und zieht somit die Aggression auf sich. Während sich die Einzelnen zur Subjektwerdung Gewalt antun müssen, hat der Jude Freiheit im Gelderwerb, Freiheit im Geschlechtsleben und eine Heimat ohne Grenzschein. Der Jude ist damit das notwendige Nicht-Identische und der Ausdruck der Widersprüche bürgerlicher Vergesellschaftung, wobei Antisemitismus der verzweifelte Wunsch ist, das Abgespaltene wiederzuerlangen. Die Aggression, die sich aus der Härte gegen sich selbst in allen Bereichen ergibt, also der Druck, den Geschlechterrollen genügen zu müssen, ein Körperideal der Wehrhaftigkeit auszubilden und Lohnarbeit nachzugehen, wird auf den Juden abgelenkt. Dieser Versuch, das alles zusammenzuführen, muss notwendigerweise unvollständig bleiben. Und wir haben versucht, mit unserem Vortrag einen Denkanstoß anzuregen. Es gibt in diesem Bereich einfach nicht besonders viel Theorie und auch nicht besonders viel Quellenanalyse. Und zusammengeführt wurde das noch viel seltener. Wir gehen aber davon aus, dass man das tun muss, um überhaupt einer Analyse des modernen Antisemitismus gerecht werden zu können. Und wir hoffen, dass sich noch weiter Leute vielleicht damit mal auseinandersetzen und vielleicht auch noch mal gucken, wie aktuell das Ganze eigentlich ist, und würden an dieser Stelle erstmal damit aufhören. Vielen Dank. Danke.